Demokratie. Wirklich alles ist im Lot. Nicht von mir gewählt, nur von der hohlen Masse. Doch weisen mich in meine Schranken. Wie im schlechten Film komme ich mir vor. In der Kultur der Geisteskranken. In der Kultur der Geisteskranken. Ins Ausland fließt das Kindergeld zu Millionen. Das Leben in Rumänien muss sich schließlich lohnen. Bereits im Kindergarten zur Pflicht denunzieren, damit völkische Familien den Halt verlieren. Gegenderte Sprache, Frau und Frau und Mann und Mann, die Ehe für alle, weil hier jeder alles kann. Im Land der großen Freiheit, für Sprengel und Zensur, besteht kein deutscher Funke, ein Hoffnungsschimmer nur. Nicht von mir